Und wie von selbst kamen mir die Worte von den Lippen. Ich sprach zu ihm ohne jede Hemmung, wie zu einem Vater. Wir hatten uns nicht weit vom Lager entfernt, unter einen Baum gesetzt, und ich erzählte ihm alles, was er über mich zu wissen wünschte. Dann erwies mir dieser Mann ein Vertrauen, wie ich es nicht erwarten durfte. Es schien mir, als wäre es ihm eine große Erleichterung, in seiner Muttersprache zu jemand reden zu können, der seine Lebensgeschichte anhörte, ohne ihn mit einer Frage zu unterbrechen. Ich erfuhr, dass er sein Vaterland aus politischen Gründen verlassen hatte, um im freien Westen unter freien Menschen zu leben. Er sah bald, wie sich der rote Mann verzweifelt gegen seinen Untergang wehrte. Und aus Zorn, Mitleid und Erbarmen blieb er als eine Art Missionar bei den Apachen und versuchte auf seine Weise die Gegensätze zwischen Weiß und Rot auszugleichen. Ich wollte, Sie könnten Winnetou näher kennenlernen. Er ist zu Recht mein eigenstes Werk. Ich liebe ihn mehr als mich selbst. Er besitzt so reiche Gaben. Wäre er der Sohn eines europäischen Herrschers, er würde zu den höchsten Höhen aufsteigen. Als Spross eines Indianerhäuptlings aber wird er untergehen, weil seine ganze Rasse untergeht. Könnte ich doch den Tag erleben, an dem er sich einen Christen nennt. Tja, ich möchte noch lange bei ihm bleiben. Aber wenn ich für ihn sterben dürfte, so wäre das die Krönung meines Lebens. Ja, woher kommt es nur, dass ich Ihnen das alles erzählen musste? Wahrscheinlich werde ich Sie nie wiedersehen. Dabei wünschte ich, Sie und Winnetou könnten Freunde sein. Ihnen würde ich meinen Winnetou anvertrauen, wenn... Aber wir müssen zum Lager zurück. Ich sehe den Häuptling und seinen Sohn dort kommen. Beeilen wir uns, mein junger Freund. Nun haben sich meine weißen Brüder überlegt, ob sie hierbleiben oder fortgehen wollen. Wir haben unseren Befehlen zu gehorchen. Ich werde noch heute einen Boten nach Santa Fe senden und bei unserer Gesellschaft anfragen lassen, was wir tun sollen. Dann kann ich die Antwort geben. Ihr müsst sofort sagen, was ihr tun wollt. Nicht so eilig, edler Häuptling. Hier, trink erst mal mit uns. Feuerwasser. Los, Winnetou. Winnetou trinkt kein Feuerwasser. Was, du willst keinen Drink mit mir tun? Das ist eine verdammte Beleidigung. Ihr hast den Brandy ins Gesicht, verfluchter roter Hund. Was? Du roter Hund schlägst einen weißen Mann? Das wirst du! Genug, Rädler. Lass ihn zufrieden. Verschwinde, geh ins Zelt und schlaf deinen Rausch aus. Los, weg! In Shoshuna fragt zum letzten Mal. Werden die Bleichgesichter noch heute das Tal verlassen? Wir dürfen nicht. So verlassen wir es. Es ist kein Friede zwischen uns. Komm, mein Sohn. Schon für den Schlag ins Gesicht! Nimm diese Kugel, roter Hund! Weg, Winnetou! Lass ihn wieder! Kollege Petra ist getroffen! Er gab sein Leben für dich. Nimm seinen Kopf in deinen Schoß, Winnetou. Wenn er die Augen aufschlägt und dich sieht, wird sein Tod leichter sein. Winnetou. Ja, Winnetou, mein Sohn, du lebst. Ich bin glücklich für dich zu... Shatterhand. Hier bin ich, Sir. Bleiben Sie bei ihm. Ihm treu mein Werk fortführen. Ich verspreche es. Hier, meine Hand drauf. Danke. Danke. Ich... Er ist tot. Der weiße Vater ist von mir gegangen. Ich will euer Freund, euer Bruder sein. Ich gehe mit euch, Winnetou. räudiger Hund. Länderdieb für Geld. Stinkender Kojote. Wage es nicht, uns zu folgen. Intschu Tschuna verachtet dich. Euch alle.